Schüssi, Yogi. Hallo Mannschaft. Hallo Trainer. Die Comedy zur Fußball-EM auf Radio Mittelweser. Je suis Yogi. Liberté, Egalité, Europameister. Der Weltmeister, so zu Gast bei Freunden. So, hallo Mannschaft. Hallo Trainer. So, heute müssen wir mal ein ernstes Thema besprechen. Trainer, das mit dem Furzkissen, das war ich nicht, ja? Was denn für ein Furzkissen, Lukas? Ja, ist egal, Trainer, ne? Furzkissen. Kali, gut, dass du da bist. Ich will so mit der Mannschaft heute über ein ernstes Thema reden, und zwar Doping im Fußball. Was sagst denn du dazu? Jorgi, Doping im Fußball kannst du vergessen. Der Zeug muss in die Spieler. Kali, aber wir wollten uns doch gegen Doping aussprechen. Ja, verbotene Substanzen sind nicht gut. Aber was man für eine gute Leistung braucht, das ist eine Grundlage. Also ein ordentliches Frühstück. Sagen wir mal, mit Nutella-Broten, Speck, Eiern, Schinkenbrötchen, ordentliches Eiweiß, also ein gutes Steak, Kohlenhydrate für die Leistung, also so 2 bis 3 Töpfe Spaghetti. Kali? Was? Du bist ja inzwischen aber schon beim Abendbrot. Nee, ich bin immer noch bei der Vorspeise vom Frühstück. Oh, Kali. Oh, da muss ich mich erst mal setzen. Hallo, mein Lukas. Je suis Jürgi.